Schönen guten Tag, mein Name ist Akpınar. Ich bin heute der Dienstabendarzt für Sie und ich werde mich um Ihre Beschwerden kümmern. Aber bevor wir anfangen, brauche ich Ihre persönlichen Daten. Wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie bitte einen Bescheid geben. Sind Sie damit einverstanden? Alles ist in Ordnung? Ja. Wie heißen Sie denn? Ich bin Astrid Fischelmann. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen deutlich und langsam buchstabieren? Astrid Astrid ID. Astrid. Okay. Und Fischelmann wie Fisch, Fischh, H, Entschuldigung, nochmal, Fischsch, Elmann. Doppel-N. Um sicher zu gehen, möchte ich wiederholen, Frau Schermann. Vorname: A wie Anton, S wie Siegfried, T wie Theodor, T oder ohne T? Nein, T ist richtig, ja. R wie Richard, I wie Ida, D wie Dora. Ja. Astrid. Und Fischermann: F wie Friedrich, I wie Ida, S wie Samuel, C wie Cäsar, H wie Heinrich, E wie Emil, R wie Richard Nein, und L. L, Fischel, Entschuldigung, Lu L wie Ludwig. Entschuldigung, L wie Ludwig, M wie Martha, A wie Anton, Doppel-L, Nordpol. Ja. Spreche ich Ihre Vor- und Nachnamen richtig aus? Astrid Fischelmann. Ja, Frau Fischelmann ist erreicht. Frau Fischermann, danke schön. Wie alt ist Frau Fischermann? Ich bin 54. 54. Wann sind Sie genau geboren? 31.11.1971. 31.11.1971. 70. Okay. Wie groß sind Sie denn? Ich bin 1,76 Meter groß. 76, okay. Wie viel wiegen Sie zurzeit? 67,4 Kilo. 67,4 Kilo, danke schön. Okay. Frau Fischelmann, was führst du heute zu uns? Können Sie bitte Ihre Beschwerden erläutern? Normalerweise seit 3 Monaten habe ich Schmerzen in der linken Lendenbereich. Es ist seit gestern unerträglich geworden. Deswegen ich komme hier. Linken Bereich. In den linken Lendenbereich. Lendenbereich, okay. Frau Fischelmann, können Sie bitte Ihre Beschwerden genau beschreiben? Zum Beispiel dumpf, ducken, ziehend. Das ist ja siechend, stechend und brennend. Okay. Wie stark sind die Schmerzen von einer Skala 0, von 0 bis 10, 0 keine Schmerzen und sehr, sehr starke Schmerzen bedeutet? Ja, zunächst würde 7 kann ich sagen. Aber gestern habe ich Diclofenac von 75 Milligramm eingenommen. Nach Einnahme von Diclofenac war es 4 von 10. Aber nach dem Diclofenac leider fühle ich mich Schwindel, Und mir ist schlecht. Ja, deswegen heute Morgen Okay. ich entscheide hierher kommen. Okay. Frau Fischelmann, Sie Schmerzen irgendwohin aus, zum Beispiel in das linke Bein oder in der anderen Körperregionen? Ja, im linken Bein, in das linke Bein. Linke Bein. Bis zu Fuß? Nein, nur linke Bein. Tamam. Waren Sie schon früher deswegen beim Arzt gewesen, Frau Schellmann? Nein, ich besuche meine Frauenarzt regelmäßig. Und ja, sonst nicht. Okay. Nicht für diese, ich bin Floristin, ja. Deswegen arbeite ich bin beschäftigt im Garten, etwas mit Klimawechseln und manchmal etwas schwere tragen. Manchmal habe ich diese Schmerzen, aber ja, wie habe ich gesagt, gestern war unerträglich geworden. Okay. Gibt es etwas Auslöser? Zum Beispiel, Sie haben schon gesagt, seit gestern haben sehr starke Schmerzen haben. Aber gibt es etwas Auslöser? Zum Beispiel Verletzungen oder Erhebung von schweres Zustände? Gibt es irgendwelche Auslöser? Gestern habe ich eine Kübel aufgehoben. Dann habe ich hier gleiche Bereich ein Knack gehört. Nach diesem Knack ich könnte nicht weitermachen. Okay. Frau Fischelmann, sind bei Ihnen irgendwelche Verstärker oder lindernde Faktoren bekannt? Ja, wie gestern, wenn diese Beschwerden, ich habe mich liegen und Beinhochlagerung, das ein bisschen warme Kissen nutzen, das war hilfreich. Aber aufstehen, sitzen oder sich nach vorne beugen, nein, das schaffe ich nicht. Okay. Ganz verstärkende Faktoren, das, ja. Fischermann, Sie haben schon gesagt, dass Sie eine Tablette von Diclofenac 70 Milligramm eingenommen haben. Außer Diclofenac, haben Sie andere Schmerzmittel ausprobiert? Oh, normalerweise ich habe zu Hause Steroid Salbe. Aber der Name jetzt, ich kann nicht, da bin nicht sicher. Da bin ich nicht sicher. Aber gestern war ganz stark. Nein, nur ja, Diclofenac habe ich eingenommen und nehme ich Kalsiumsandoz. Wer hat diese Medikamente verschrieben, Frau Schemmer? Weiß ich nicht, aber wenn das ich nehme das Migräne, wenn ja, ich habe Migräne als Vorerkrankungen, wenn habe ich Migräneattack, Calcium Sandoz gefällt mir gut. Meine Cousine hat empfohlen. Okay, Frau Fischermann, aber manchmal kann das Medikamente ohne ärztliche Beratung gefällig sein. Und ich Oh. empfehle Ihnen einen Arzt besuchen. Und Okay. damit wir Nebenwirkungen vermeiden können, ne? Okay. Mein Arzt hat mir gesagt, gegen Migräne Dolotriptan. Dolotriptan. Ich auch bei der Attacken nimmt das. Und auch Ibuprofen 400 Milligramm für Rückenschmerzen oder so nimmt das. Aber Sie haben recht. Welcher Dosierung haben Sie Dolotriptan Die eingesetzt? Dosierung erinnere ich mich daran nicht. Okay. Für Kalziumsandu, in welcher Auch Dosierung? weiß ich nicht, aber Ibu 400 Milligramm. Okay. Frau Fischermann, haben Sie andere Beschwerden oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, habe ich nur diese Probleme. Okay. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß, Frau Schellmann? Nicht Nachtschweiß, aber ich habe Kaltschweiß seit Kalt. langer Zeit. Das ist und nachdem Diclofenac mir ist übel, ja. Okay. Haben Sie Herzrasenenge Gefühl, Brustschmerzen oder Atemnot? Nein. Nein. Haben Sie beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen irgendwelche Probleme? Nein. Nein. Nein. In der letzten Zeit haben Sie bemerkt, unwillkürlich Urin oder Stuhl verloren? Nein, Nein. habe ich das nicht bemerkt. Frau Fischelmann, sind bei Ihnen irgendwelche Teufelsgefühl oder Kribbeln in andere Körperregionen bemerkt? Nein. Nein. Vielleicht ein bisschen kribbeln, vielleicht kann ich sagen, aber nicht zu viel. Nicht so viel. Wie ist Ihr Appetit, Frau Schirmann? Gut, nicht schlimm, gut. Okay. Alles in Ordnung. Okay. In der letzten Zeit haben Sie ungewollt ab- oder zugenommen? Nein. Okay. Ich habe eine Frage zum Schlafgewohnheiten, Frau Schellmann. Wie ist Ihr Schlaf? Haben Sie Schlafstörungen? Normalerweise bin ich schlafe ich gut. Ich arbeite zu viel, deswegen ich schlafe täglich um 9 Uhr und ganz gut. Aber gestern Abend wegen dieser Schmerzen, ich kann nicht gut geschlafen. Ich könnte nicht gut schlafen, ja. Frau Fischelmann, ich vermute, dass Sie im Wechseljahr sind, aber ich würde wissen, ob Sie irgendwelche gynäkologische Probleme haben. Haben Sie irgendwelche Probleme beim Nein, gynäkologischen ich Problem? besuche meine Frauenarzt jährlich zweimal, habe ich keine Schwierigkeiten. Ja, ich bin seit 5 Jahren in der Menopause. 5 Jahre und dann meine Post. Außer Migräne, haben Sie irgendwelche Erkrankungen oder gibt es in Nein, der nein. Vergangenheit Nur irgendwelche? diese Beschwerden habe ich. Okay. Rückseitige Beschwerden. Okay. Würden Sie schon einmal operiert, Frau Schöner? Nein. Nein. Und bezüglich Allergien und Unverträglichkeiten würde ich gerne wissen, haben Sie irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeiten, Frau Schirmer? Ach, leider habe ich Heuschnupfen habe ich. Heuschnupfen, besonders im Frühjahr. Pollenallergie, meinen Sie damit? Pollenallergie, okay. Wie äußert sich die Allergie? Oh, laufende Nasen, Juckreiz im Augen, ja, Okay. rote Augen. Rauchen. Okay. Frau Fischermann, rauchen Sie? Ja, vielleicht 2 bis 3 wöchentlich 1 oder 2 Zigaretten mit Alkohol, mit meiner Freundschaft oder so. Nicht, Okay. ja, sozial, ja. Okay. Konsumieren Sie Alkohol? Zwei Gläser Wein am Wochenende. Wochenende. Darf ich fragen, ob Sie jemals Kontakt mit Drogen haben oder hatten, Frau Schemmer? Nein, nein, warum diese Frage stellen Sie mir? Frau Schemmer, ich habe einige Fragen. Entschuldigung, warum stellen Sie diese Fragen mir, mich, an mich, nach mich? Drogen manchmal kann Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Und wir würden gerne wissen, ob Sie irgendwelche Kontakt mit Drogen haben, ne? Oh ja, aber ja. Nein. Ich bin 54 Jahre alt, ja, aber nein. Das ist keine Routinefrage, ja. Frau Fischermann, ich habe Verstanden. einige Fragen zum Gesundheitszustand Ihrer Eltern und Geschwister. Und Evet. bestanden oder bestehen bei Ihnen irgendwelche Erkrankungen? Sind Sie gesund? Gibt es irgendwelche Erkrankungen in Ihrer Familie? Ja, ich verstehe. Gesund, ja. Meine Mutter leidet an Diabetes Typ 2 und mein Vater leidet an Bluthochdruck. Die beide 80 Jahre alt, ja, aber selbst machen sie alle. Lesen. Und leider meine Schwester ist, ja, sie war 52. Lebensjahr an Lungenkrebs verstorben. Das tut mir leid zu hören. Ja. Tamam, das ist sehr belastend für Sie. Okay, herzliches Beileid. Ja. Danke. Frau Fischelmann, Sie erwähnt, dass Sie Floristin sind, aber sind Sie verheiratet und haben Sie Kinder? Leider, ich bin geschieden. Ich wohne allein. Früher mein Mann auch hilft mir. Aber jetzt bin ich allein und ich habe zwei gesunde Söhne. Frau Schellner, wir sind fertig mit meinen Fragen und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Offenheit. Und nach dem, was Sie mir erzählt haben, und basierend auf Ihrer Krankengeschichte und den aktuellen Beschwerden, könnte es sich um eine Muskelverspannung handeln. Aber das bleibt nur Verdacht und natürlich werde ich Sie körperlich untersuchen und für das Labor etwas Blut abnehmen. Und ich werde eine Röntgenaufnahme durchführen. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, komme ich zu Ihnen gleich und wir werden miteinander Ihre Situation Schritt für Schritt besprechen. Haben Sie eine Frage an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ist Röntgen gefährlich? Das ist nicht gefährlich, aber strahlende bildgebende Verfahren, aber das Inhalt ein wenig strahlen Okay. belasten. Und machen Sie sich keine Sorge, Okay. wir werden unser Bestes für Sie tun. Ne? Danke. Okay. Danke. Nehmen Sie bitte Platz. Okay? Okay, danke. Auf Wiedersehen. Bis Auf bald. Wiedersehen. Klick, klick. Verabschiedet Hallo, mi? am Apparat? Ja, hier spricht Okay. Smeyra. Ich rufe aus dem Labor an. Ich möchte Ihnen eine wichtige Laborwerte mitteilen. Bitte könnten Sie diesen Wert mit Ihrem Oberarzt weitergeben. Ja, danke schön, bitte. Es geht um Frau Bergheim. Sie hat einen Natriumwert von 168 Millimol pro Liter hat. Pro Liter. Okay. Können Sie bitte den Namen wiederholen? Ja, Frau Bergheim, BEERG, wie Berg, HEIM. Danke schön für Ihre Informationen. Ich werde sofort weiterleiten, ne? Okay. Tschüss. Herzlich willkommen, Herr Akpınar. Was haben Sie heute für uns? Heute hab mein Name onu söylemeyeceğim, pardon. Ich bin unterstützt. Heute habe ich eine neue Patienten betreut und aber bevor ich meine Patienten vorstelle, müsste ich eine kurze Anmerkung machen. Und darf ich? Ja, natürlich. Es geht um Frau Bergheim. Sie hat einen Natriumwert von 168 Millimol pro Liter. Das ist stark erhöhte Natriumwerte und entspricht einer Hypernatremie. Okay. Wissen Sie, was ist die Ursache für Hypernatremie? Hypernatremie, es gibt verschiedene Faktoren, zum Beispiel Diuretika, Übelkeit, Erbrochen und Schwitzen. Keine Übelkeit. Ja, Erbrechen, diyorum. Diarrhoe und unausreichende Wasser konsumieren. Und manchmal erhöhte Salz konsumieren. Welche Diuretika kann Hypernatremie verursachen? Hypernatremie Prosamit. Prosamit, manchmal Hyponatremie, aber im alten Menschen bei Alzheimer, wenn ausreichende Wasser konsumiert, kann Hypernatremie zu führen. Ja. Okay. Welche Symptome erwarten Sie bei Hypernatremie? Muskelschwäche, Muskelkrampfe, Krampfanfälle, Verwirrtheit, Konfusion, Bewusstsein, Veränderungen, Warum zu. entstehen neurologische Ausfälle bei Hypernatremie? Wissen Sie? Ja, bezüglich Nervenzellen schrumpfen. Und Wasserverlust von den Zellen und dann Nerven funktionieren nicht richtig und dann kann zu Bewusstseinsveränderungen führen. Okay, wie können Sie Hypernatremie behandeln? Wir müssen langsam Natriumspiegel korrigieren. Warum möchten Sie langsam korrigieren? Wenn schnell korrigiert machen, kann zu Hirnödem führen. Okay, was haben Sie noch? Frau Oberhassen, der Name die Patienten ist Astrid Fischelmann. Ich habe diese Patienten in der Notaufnahme gesehen. Sie ist 54 Jahre alt, am geboren 31.11.1971 und sie ist 1,67 Meter groß und sie wiegt ungefähr 67,4 Kilo. Frau Fischelmann kam heute zu uns wegen seit gestern plötzlich aufgetretene Rückenschmerzen im Lendenbereich. Und Frau Fischelmann berichtet, dass sie ähnliche Beschwerden seit 4 Monaten haben, aber leichter. Die Schmerzintensität liegt bei 7 von 10. Nach Einnahme von Diclofenac liegt bei 4 von 10. und 70 Milligramm hat Sie angenommen? 75 Milligramm Diclofenac hat der Patient hat die Patient eingenommen, aber Okay, ohne ihr verschrieben? Ja, sie hat eine Migräne und sie nimmt verschiedene Medikamente ein, zum Beispiel Diclofenac, außer Diclofenac 5 und 7 Milligramm, Dolotriptan, Ibuprofen 400 und Calciumsan Doz. Diclofenac 75 Milligramm würde gegen Migräne verschrieben früher. Unser Patienten hat schon gesagt, dass sie diese Medikamente für Migräne eingenommen haben, aber angenommen hat, aber sie hat für Rückenschmerzen ausprobiert, ohne ärztliche Beratung. Okay. Aber sie erwähnt, dass die Schmerzen nach Einnahme der Diclofenac besser geworden sind. Aber sie hat eine Nebenwirkung von Übelkeit und Entschuldigung, ja, Schwitzen. Nebenwirkungen sind Schwitzen und Übelkeit. Verstärkende Faktoren sind Ausschütteln und Sitzen und lindernde Faktoren sind Liegen, Hochlagerung und Wärmekissen. Frau Fischelmann, waren Sie niemals früher für die Rückenschmerzen beim Arzt gewesen? Sie erwähnt, dass die Schmerzen zum ersten Mal sind, aber es gab einen Auslöser von Erhebung eines schweres Kübeln. Sie ist Floristin und sie hat körperliche belastende Beruf. Frau Fischelmann, seit 5 Jahren Frau Fischelmann ist im Wechseljahren seit 5 Jahren. Entschuldigung, hat sie Taubheitsgefühl, Kribbelsgefühl oder Lähmungserscheinungen? Sie hat keine neurologischen Probleme. Die Fragen nach Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Stuhl- oder Ureninkontinenz würde verneint. Sie hat keine irgendwelche neurologische Befunden oder Probleme. Vegetativ anamnestisch ist unauffällig bis auf Kaltschweiß sie hat Übelkeit bezüglich Einnahme der Diclofenac sie hat schmerzbedingte Schlafstörungen seit gestern Abend, aber früher ist alles in Ordnung. Frau Fischermann, als Vorerkrankungen litt sie an Migräne und ich erwähne früher, sie nimmt Diclofenac 7 Milligramm, Dolotriptan und Ibuprofen ein. Als in den Ich glaube, es wäre besser, wenn sie leidet an Migräne. Migräne ist eine schubweise Krankheit, deswegen und chronische Krankheit, deswegen Lied passt nicht so diese Sie Krankheit. leidet, Leidet sie an? Lied an, Nein, du hast gesagt, Lied an. Lied leidet, sie an. ja, Entschuldigung, Aber Lied nicht passt. ja, In der operativen Anamnese befindet sich keine Operationen. Als bezüglich Allergien und Unverträglichkeiten ist bei Ihnen eine Pollenallergie bekannt. Sie äußert sich Heuschnüpfchen, Entschuldigung, laufende Nasen, Juckreiz und Rhinokonjunktivitis. Sie äußert sich als Rhinokonjunktivitis. Sie Ah, erwähnte. das ist sehr interessant. Sie ist Floristin vom Beruf und sie hat Allergie gegen Pollen und so weiter. Trotzdem arbeitet sie als Floristin. Ja? Ja. Wie kann man schaffen? Ich weiß nicht, aber ich habe keine Fragen gestellt über bezüglich Thema. Ich habe vergessen das, ich habe das vergessen. Ja, das ist nicht nötig. Das ist nur eine Bemerkung. Sie können einfach, das ist sehr interessant. Ja. Sagen Sie, das ist reicht. Ich habe das vergessen, Entschuldigung. Und Frau Fischelmann, rauchen gelegentlich Zigaretten, ein bis zwei Zigarette gelegentlich und zwei bis drei Gläser Wein am Wochenende. Die Frage nach Drogen wurde verneint. Die Familienanamnese ergab Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter. Arterielle Hypertonie bei der Mutter, beim Vater. Beide sind 80 Jahre alt. Und ihr Schwester ist an Bronchialkarzinom mit 52. Lebensjahr verstorben. Wie gesagt, ist sie Floristin. Und geschieden hatte zwei gesunde Tochter. Nach den anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf Lumbalgie und differenzialdiagnostisch Osteoporose oder Diskusprolapsus im Lendenbereich in Betracht. Finansiell diagnostisch kommen Osteoporose. Osteoporose und Diskusprolapsus im Lendenbereich in Betracht. Ja, Sie haben Verb vergessen, deswegen habe ich erzählt. Alles mache ich. Ja, Entschuldigung. Und Wofür steht Bölüm dafür sprechen typische klinische Beschwerden, zum Beispiel plötzlich aufgetretene Lendenbereich Schmerzen ohne neurologische Befunde. Das ist zum ersten Mal für Ihre Beschwerden. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Sie hat Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Bein, aber keine mit ohne neurologische Beschwerden, Taipasgefühl, Ins linke Bein. ins linke Bein. Und ohne neurologische Beschwerden, Taubheitsgefühl, wie zum Beispiel Kribbeln oder Urin- und Stuhlinkontinenz. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen und Differentialdiagnose zu ausschließen, würde ich sie körperlich untersuchen. Motors, Sensibilität und Bewegung kontrollieren werden. Um etwas für das Labor, etwas Blut für das Labor abnehmen und Röntgenaufnahme durchführen. Gegebenenfalls Warum möchten Sie eine Röntgen? zwei Ebenen Röntgenaufnahme ist erforderlich, um eine Fraktur oder Pathologie zu beurteilen oder auszuschließen. Zum Beispiel Osteoporose oder Fraktur. Und Das ist ein. gegebenenfalls würde ich neurologische oder orthopädische Konsil anfordern. Okay. Als Werden die Patienten behandelt? Initialtherapie würde ich gerne ein Schmerzmittel wie Analgetikum, Antispasmolytikum verabreichen. Nicht Muskelrelaxantin, nicht Spasmolytikum. Ja. Muskelrelaxantien, ja, Muskelrelaxantien verabreichen. Und gegebenenfalls Glukosteroid kann sinnvoll sein. Hat sie schon Kortikosteroid anwenden? Ja, vielmals habe ich eine Erfahrungen bezüglich Glukosteroids, aber das ist nicht erste Wähl für alle Schmerzen. Wenn Sie Nein, ich habe gefragt, hat sie Kortikosteroid angewendet? ohne Kortikosteroid Salbe, aber nicht parenteral oder oral Steroid einnehme. Hm. Ich habe gehört, sie hat Steroid angewendet. Salbe. Nee, Salbe. Steroidsalbe hat der Patient erwähnt. Ja, Patient. anwenden, wird Creme oder Salbeforme benutzt. Ja. Deswegen habe ich anwenden. Aber sie hat schon Steroid Salbe, Steroid Creme anwendet. Ja? Okay, das geholfen. Ein bisschen, das hat ein bisschen geholfen. Okay. Haben Sie ein paar Empfehlungen? Ja, Ja. würde ich Physiotherapie empfehlen, zum Beispiel Bewegung, körperliche Bewegung und Physiotherapie kann sinnvoll sein, ja. Okay. Vielen Dank, Herr Akpınar. Haben Sie noch Fragen an mich? Möchten Sie Lasik-Zeichen erklären? Wissen Sie Lasik-Zeichen? Das ist Zeichen. Das ist eine Untersuchungsmethode. Das wird mir nicht ein, Frau Oberassen. Können Sie mir helfen? Ja, wenn ich richtig erinnere, natürlich kann ich Ihnen helfen. Ja, der Patient liegt auf dem Rücken, danach der Untersucher hebt das gestreckene Bein hoch ab. Nach zwischen 30 und 70 Grad kann Patienten, wenn die Patient zwischen 30 und 70 Grad Schmerzen auf dem Rücken bis Fuß hat, bedeutet das, Lasik-Zeichen ist positiv. Und das weist auf Drückung der Nervenwurzel auf. Ja, Sinir danke. basısına, sinir köküne bası yaptığını işaret ediyor. Bunun pozitif oluyor olması. Dankeschön. Das weist auf drücken der Nervenwurzel auf. Okay. Gayet güzel yaptınız İbrahim abi. Elinize emeğinize Tamam. sağlık. Hiçbir şey de kaçırmadınız. Sormanız gereken soruların her birini sordunuz. Yeterli sürede yetiştiriyor oldunuz. Benim arada birkaç tane sorduğum şey, onlar sadece hastayla iletişimi sürdürmek ve fark ettiğiniz şeyleri vurgulamak anlamındaydı. Yani tanıya bir katkısı olan şeyler değildi. Sadece işte hasta buraya diklofenak kaldım. Aslında ağrıma biraz yardımcı oldu ama sonra mide bulantım oldu. Ondan sonra buraya gelmeye karar verdim gibi bir şey deyince siz kendinize onu onaylayabilirsiniz. Ja, sie haben eine gute Entscheidung getroffen, hier has a common gibi. Hani Güzel. burada çok fazla reaksiyon yok ya bu hastada. Çok Evet. reaksiyon olmayan hastada kendinizin ara ara reaksiyon göstermesi iyi olur. SLE hastası da öyle mesela. Onun da çok reaksiyonu yok ama sizin ara sıra kendinizin hani reaksiyon göstermesi iyi oluyor olur. Uygun olabilecek yerlerde. Yani ilaçlarla ilgili İpek abla oynadı ama bana çok karışık geldi. Bilmiyorum belki yeni Erfarunlar'da öyledir. Bu hasta steroid almıyor. Kalsiyum santozu, osteoporoz riskine karşı hani alıyor oluyor. Sanki bunların her birini ya da diklofena daha önce doktora gitmiş oluyor. Şeyliydi. Yine Erfarung'dan okudum. Sondan bir önceki kortikosteroid kremi var. Ama onu süremiyor bugün. Bir önceki Erfarung'da da kalsiyum santozu migrene alıyorum diyor. Halbuki Öyle. yani Migrene. bence Hasta. Erfarunglarda doğru anladılar mı acaba? Kalsiyum kullanılıyor migrene karşı. Ya magnezyum iyi geliyor hani baş ağrısına. Kalsiyum Magnezyum da açıkçası kalsiyum. bilmiyorum. Hı. O yüzden Ya buna da yeni evet. Erfarung mu diye dikkatimi çekti. Hı. Benim daha önce bildiğim bir şey değildi. Bir de diklofenak 75 miligramı daha önce bu doktora gidiyor ve doktor ona yazıyor. Hani bir yıldır bu şikayetleri var. Hani Migren bu için. yok benim bildiğim diyorum. Hani burada İpek abla farklı oynadı da Tamam, anladım. normalde. Evet, burada ilginçti hocam. Kullandığı ilaçlar İbu 400 olmasına rağmen diklofenak 75'ten bahsetmişti. Hani eşimin ilacı falan da yazmıyordu. Yok Dediğiniz yoksa gibi ben şöyle biliyorum Erfarunklardan benim zamanıma kadar olanlardan diklofenak 75 miligram buna House Arts yazıyor ve daha önce de bir yıldır bunu zaten Lendenbaray ağrıları var ama dünden beri bu ertriglih olmuş katlanılamaz olmuş yani öyle alıyor diye biliyordum ben. Sümeyra Hocam, bir ricam olabilir mi? Tabii tabii Bu buyurun. virüsün şeyinin ben reaksiyonunu aslında daha önceden söylemiştiniz ama unuttum ben onu. Hani hem alerjisi var hem floristinde buna bir şey söylüyordum da ben yani ama neydi onu ben tekrardan bir söyler misin? Hani işte hem floristin olarak Evet, çalışıyor. ya da size enteresan. Sizin floristin, abatrostem, Abatürist. haben, alergi gegen polen, abatrostem, arbeiten Sie als floristin. Das ist sehr enteresan. Was haben Sie während der Arbeit? Was machen Sie während der Arbeit? Können Sie ohne Probleme arbeiten oder tragen Sie eine Mask gibi? Ha, tamam, tam böyle demişiz. Tamam, sağ ol. Buydu. Aynı mı? Mask. Maske ya da nasıl Sizin deniyor? bir der miydi? Aynı mask mı, aynı mı mask mı? Tam emin değilim ona bakabilirsiniz. Aynı Tamam. maske diyordum herhalde. Buyurun Çetin Hocam. Hocam bir de ben Erfanuklar'da herhalde yanlış eleman almış. Hani kafa karışıklığı olmasın diye ifade edeceğim. Biraz önce kalsiyum sandozu işte migren ya da polen alerjisi için diye bir yerde denk geldi. Baktım öyle bilimsel bir şey yok. Hani kafa karıştırmasın. Polen alerjisinde sandozun yani kalsiyumun bir yeri yok. Yok, o çok. Şeyde de migrende de yok. Sadece magnezyumun yeri varmış. Hani onu belirtmek için şey yaptım. O Erfanuklar'da herhalde yanlış yazmışlar. Bir Yani denk yanlış gelmişse. ya da yanlış da anlamış olabilir yani sonuçta Ha, sizin yanlış. birlikte Evet, her şeyi yanlış doğru anlamıştır. Evet. anlayamıyoruz yani. Evet. Aynen. Onu paylaşmak istedim. Tamam, sağ Evet. ol. Evet, kaydı. İbrahim hocama, İpek ablaya katkısı olan, Bemer Kungu olan herhangi biri var mı? Yok, tamamdır. O zaman kaydı durduruyorum.